Erster nimmt Menschen mit einem schwachen Glauben freundlich auf, ohne mit ihnen über ihre persönlichen Meinungen zu streiten. Zweiter, während die eine Person glaubt, dass sie alles essen darf, isst eine andere Person mit schwachem Glauben nur Gemüse. Dritter, wer alles isst, darf den anderen nicht verachten, und wer auf Speisen verzichtet, soll den anderen nicht verurteilen, weil Gott ihn angenommen hat. Vierter, wer bist du eigentlich, dass du den Diener eines anderen beurteilst, da er allein seinem eigenen Herrn gegenüber verantwortlich ist? Fünfter, manche Menschen halten einen Tag für wichtiger als den anderen, während andere jeden Tag gleich behandeln, weshalb jeder nach seiner eigenen Überzeugung handeln sollte. Sechster, wer einen besonderen Tag feiert oder bestimmte Dinge isst, tut dies für den Herrn und dankt Gott dabei aufrichtig. Siebter, keiner von uns lebt nur für sich selbst und niemand stirbt nur für sich allein, da unser Leben eine tiefere Bedeutung hat. Achter, wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn, und wenn wir sterben, gehören wir ebenfalls ihm, so dass wir in jeder Situation sein Eigentum sind. Neunter, Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, damit er der Herr über alle Menschen ist, egal ob sie tot oder lebendig sind. Zehnter, warum verurteilst oder verachtest du also deinen Bruder, obwohl wir am Ende alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden? Elfter, in der Schrift steht geschrieben, dass sich jedes Knie vor Gott beugen wird und alle Menschen ihn als Herrn anerkennen müssen. Zwölfter, deshalb wird jeder von uns persönlich vor Gott erscheinen müssen, um über sein eigenes Leben und Handeln Rechenschaft abzulegen. Dreizehnter, wir sollten aufhören, einander zu kritisieren und stattdessen darauf achten, dass wir niemandem ein Hindernis in den Weg legen. Vierzehnter, ich bin fest davon überzeugt, dass keine Speise an sich unrein ist, außer für die Person, die sie für unrein hält. Fünfzehnter, wenn dein Bruder wegen deines Essens traurig wird, handelst du nicht mehr aus Liebe, weshalb du ihn nicht durch deine Mahlzeiten zerstören darfst. Sechzehnter, achtet darauf, dass das Gute, das ihr tut, nicht in Verruf gerät oder von anderen Menschen schlecht gemacht wird. Siebzehnter, im Reich Gottes geht es nämlich nicht um Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit, Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Achtzehnter, wer Christus auf diese Weise dient, der gefällt Gott und wird auch von den Mitmenschen respektiert und geschätzt. Neunzehnter, darum wollen wir uns bemühen, den Frieden zu fördern und uns gegenseitig im Glauben zu stärken und aufzubauen. Zwanzigster, zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Speise, denn obwohl alles rein ist, handelt man falsch, wenn man andere durch sein Essen verletzt. 21. Es ist besser, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken, wenn dies dazu führt, dass dein Bruder im Glauben unsicher wird. 22. Behalte deine persönliche Überzeugung vor Gott für dich, denn glücklich ist der Mensch, der sich wegen seiner Entscheidungen keine Vorwürfe machen muss. 23. Wer jedoch Zweifel hat und trotzdem isst, der ist bereits verurteilt, weil sein Handeln nicht aus einer festen Überzeugung im Glauben kommt.